selber nicht verschlossen, ist das eine Aufforderung für mich. Verschämt, diese Gelegenheit auszunutzen. Es ist meine Pflicht. Wir hatten verabredet, uns hier im Hotel zu treffen, um endgültigen Grund zur Scheidung zu geben. Sind Ihnen aus der Geschichte Beispiele bekannt, dass ein Herr eine Dame ins Badezimmer verfolgt? Neue Zeiten, neue Methoden. Erlauben Sie, dass ich mich meines Anzugs entledige. Sind Sie wahnsinnig? Diene deiner Kunden gut, ist der Grundsatz unserer Firma, besonders einer schönen Kunden gegenüber. An Ihrem Gutachten liegt mir gar nichts. Das tut mir leid, aber ich sehe doch, was ich sehe. Peinlich genug für mich, dass ich gezwungen bin, so schöne Kunden zu bedienen. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Hinausgehen! Wenn die Antwort einer Frau nicht bleibt. Meinen Geschäftsgrundsätzen werde ich untreu. Ich kann sie nicht mehr sachgemäß bedienen. Ich bin Partei, ich liebe sie. Die Weise kommt mir bekannt vor, das gehört nicht dazu. Leider liebe ich sie wirklich. Das ist mir unangenehm. Warum unangenehm ist es für mich? Der gute Ruf meines Geschäfts verbietet mir solche Abenteuer. Trotzdem gehen Sie denn noch nicht? Erlauben Sie mir doch zu bleiben und Sie anzusehen. Sie vergessen sich und Ihr Geschäft. Lassen Sie jetzt das Geschäft beiseite. Ich liebe Sie privat. Angenehmeres Denken. Kann man ohne Störung nicht baden, das Wasser wird merklich kühler. Es ist zu ertragen, man kann's überwinden. Zweifellos ist nicht angenehmeres Denken. Stoppen ist alles in Liebe und Wonne, trifft uns in grünliche kalte Duschen. Es ist zu ertragen, man kann's überwinden. Denken. So gehindert verliert man beinahe die Lust, Grund zur Scheidung zu geben. Es ist zu ertragen, man kann es überwinden. Zweifellos lässt sich angenehmeres Denken. Eine Dame entgeht leider nie dem restlichen Wesen der Männer. Es ist zu ertragen, man kann es überwinden. Einer allein oder bestenfalls zwei, im Bad, das geht an, aber drei. Es ist zu ertragen, man kann's überwinden. Zweifellos lässt sich angenehmeres Denken. Was hast du hier mit Laura zu tun? Eine wichtige Besprechung, rein geschäftlicher Natur. Geschäfte, sie bat und du mit offener Weste. Es ist doch mein Ruf, ertappt zu werden. Dein Schnur hat zittert. Wer wäre es für mich, dass du nicht nur beruflich hier bist, als du mein Schein. Und was zitterte er auch? Ich weiß, was draußen steht. Damit wirst du dich selbst und dein Geschäft zugrunde richten auf deine weitere Bedeutung. Du ziehst. kommen Sie denn hier herein? Die Tür war nicht verschlossen. Die Scheidung, die Venus, mein Mann in Untersuchungshaft. Das alles macht mich so nervös, dass ich vergesse, selbst das Badezimmer zu verschließen. Erst nehmen Sie mir den Geliebten, dann benutzen Sie auch noch mein Bad. Ich hatte dieses Bad bestellt, das Bad war reserviert für mich. Ich habe Zeuge, fast tote Zeugen rufen heraus aus meinem Bad. Hab ich nicht dieses Bad bestellt? Es war im Bad bestellt. Ich bleibe in der anderen. Mehr Zeugen hier sind sie von Sinnen. Ich wünsche Knallheit, nun gehört das Bad. Das Bad war reserviert für eine Dame. Für mich, ihr neue Zeug. So nehmen Sie doch Rücksicht, wenn mir nicht ein. Ist es mein Bad? Wir wissen's nicht, wir wissen's nicht. Mein Bad! Das geschieht in diesem Hause. Erst im Bad mit Zwirbus, Warnluft, Heiz und Licht und Telefon am Bett. Ich hab das hier bei mir heute dann bestellt. Und was will dieser Herr? Ein Herr im Bad und ein Soldat. Mann, überrascht mich anders, als ich es erwartete. Peinlich für mich, im Bäderkerl verlieh ich meinen Stern. Entlassen, ich bin entlassen, unter Zubilligung einer Bewährungshilfe von 3 Jahren. Nie mehr im Leben gehe ich in ein Museum. Zu welchen Strafen hat man mich verurteilt? Genug für ein Regiment Verbrecher. Wegen Beschädigung zum öffentlichen Nutzen aufgestellten Sache in Tateinheit mit grobem Unfug 1 Jahr Gefängnis in Realkonkurrenz mit Nötigung 1 Jahr Gefängnis zusammen 1,5 Jahre Schadenersatz aus unerlaubter Handlung nach Paragraph 823 Absatz 1 BGB 80.000 Mark für Reinigung des Museums 3 Mark. Niemand glaubt mir leider, dass ich keinen Dolus hatte. Wie soll ich diese Summen zahlen? Nicht einmal das Geld zur Scheidung habe ich. Der Rechtsanwalt verlangt 5.000 Mark. Es kommt nicht zum Prozess. Termin an Beraumung wird abgelehnt wegen Nichtzahlung des Gerichtskostenvorschusses in Höhe von 548 Mark und 95 Pfennig. Die Möbel sind gepfändet. Bankkonto ist gesperrt. Einkünfte sind beschlagnahmt. Das Geld muss herbei, ich muss geschieden werden. Wenden Sie sich vertrauensvoll an mich, wie viel brauchen Sie? Was wollen Sie denn hier? Sie sind in schwieriger Lage. Sie sind mir noch genauso widerwärtig. Wenn auch verfügen Sie über mich, mir liegt sehr viel daran, dass Sie sofort geschieden werden. Geld brauche ich. Lage nehme ich es selbst von Ihnen. Ich schreibe Ihnen gleich den Scheck. Ich habe Sie bedroht, beleidigt, habe Ihnen eine Venus nachgeworfen. Erstaunen Sie nicht selbst, dass Sie mir helfen wollen. Ganz einfach, ich liebe Ihre Frau. Ich will nicht Ihren Scheck. Sie brauchen Geld zur Scheidung. Behalten Sie Ihr Geld. So ist mit Ihnen kein Geschäft zu machen. Nein, nein, nein! Was geschieht mit Ihrer Frau? Noch sind wir verheiratet. Warum verhandle ich mit Ihnen? Menschen, warum hab ich mich mit ihm eingelassen? Warum fällt er mir noch immer zur Last? Warum erschlage ich ihn nicht? Hinaus! Einen Augenblick! Hinaus! Einen Augenblick! Was gibt es noch? Erlaube mir für meine Bemühungen 1.000 Mark zu Circus, Theater, Variety, Kabarett, Lohnhag, immense Gagen, Weltreklame, Weltreklame, Amerika Kontrakte, Triumphzug um die Welt, Ich überbiete alles, Riesenverschuss. Wechselse Melodie, her mit dem Geld, was soll ich dafür tun? Ihr Scheidungsprozess, ungeheure Sensation, Zeitungen voll davon, Extrablätter, Schlagzeilen, in aller Mund, auf Sie hat man gewartet. Sie sind die Attraktion des Tages, der Rächer seiner Ehre. Antike Kostbarkeiten, kühner Zertrümler, wie spannend, wie aktuell, in aller Mund, auf Sie hat man gewartet. Sie sind die Attraktion des Tages. Ich eine Attraktion, mit welch geringen Mitteln dieses Resultat. Unterzeichnen Sie, unterzeichnen Sie hier der Vertrag. Geld zur Scheidung, Geld für die Venus, das Angebot will überlegt sein. Dies ist so überlegen, schlagen Sie ein. Ich schlage ein. Kino, Kino, Zirkus, Zirkus, Theater, Theater, Varieté, Varieté. Ihr Ruhm ist ganz bedeckt, ihr Haupt, ein jedes Kind weiß über sie Bescheid. Die Kronen an, sie sagten, werden umgesetzt, gebraust und die getragen ihren Namen. In jeder Wochenschau sind sie zu sehen. Sechs Boxen, sechs Boxen, sieben, nein. Nur Schiller ist noch ungefähr, noch ungefähr, noch ungefähr so kommen. Goldene Früchte, so trifft Gott Amos die Pfeil doch in Schwarze. Ich zahle alle Schulden, bin ein reicher Mann, so scheint ich einen Weg zum Ruhm. Der Ruhm ist ganz bedeckt, ihr Haar, so trägt die Venus goldene Früchte. Der Ruhm ist ganz bedeckt, ihr Haar, so trifft Gott Amos auch in Schwarze. Ich zahle alle Schulden, bin ein reicher Mann. So scheid ich meinen Weg, so scheid ich meinen Weg zum Ruhm. Wagen meinen Namen, bin ich zu sehen, werden mich leiden. So schleich dich meinen Weg zum Ruhm. So populär, so populär.